halt der Boss, bin hier der King. Und wenn die Sonne untergeht, dann dreh ich neues Ding. Ich wohne im Hochhaus, 14. Stock. Und auf Arbeit hab ich echt überhaupt keinen Bock. Ich habe keinen Job, bin arbeitslos. Ich brauche eine Menge Kohle, Mann, ich klaue mir das Haus. Ich bin skrupellos. Ich raube halt nochmals ihre Taschen aus. Und mit der Kohle leg ich dann ins Haus und Braut. Ich sauf, ich rauch, ich ströme mich voll. Und genau das an mir, das finden Weiber so toll. Die machen dann gleich die Beine breit. Und der Rest ist für mich eine Kleinigkeit. Direkt danach muss sie wieder gehen. Da hilft kein Flehen, auf Wiedersehen. Ja, ich bin halt der Boss, bin hier der King. Und wenn die Sonne runtergeht, dann dreh ich neues Ding. Neues Ding. Dreh neues Ding. Oh yeah. Ich schlapp aus West, hau jedem in die Fresse, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Ich schlapp aus West, hau jedem in die Fresse, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Ist mir scheißegal, da ist alles Beton. Da wo ich herkomm, da prügelt man sich um. Und wenn man einen Blumen sieht, fragt keiner warum. Sowas auch, kümmert sich das ein Scheißdreck. Wenn mich einer abzieht, mach ich ihn direkt weg. Bitte aus der Glocke, das weiß jeder Mann. Das was hier halt nur ein Fall werden kann. Ja, von nichts kommt nicht, das ist schon klar. Man bleibt halt das, was man immer war. Das Leben ist rau und die Zeiten sind hart. Aber ich bin wie immer voll am Start. Ja, ich bin halt der Boss, bin hier der King. Und wenn die Sonne untergeht, dann dreh ich neues Ding. Neues Ding, dreh ich neues Ding. Hau jedem in der Fest, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Ich schlapp aus West, hau jedem in der Fest, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Wir fremder Planet, mysteriös, völlig aufgedreht, das ist unsere Welt. Hier kann man sogar leben. Hier ist das nicht, ihr kennt das nicht, ihr könnt das gar nicht sehen. Ein Fleckchen Erde, ein Haufen Menschen, etwas grün und viel Beton. Das ist eine kleine Welt, muss mit anderen Augen schauen. Alles groß und gewaltig, doch umgeben von einem Zaun. Zaun. Ich schlapp aus West, hau jedem in der Fest, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Ich schlapp aus West, hau jedem in der Fest, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Ich schlapp aus West, hau jedem in der Fest, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Ich komm aus West, hau jedem in der Fest, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Ich komm aus West, hau jedem in der Fest, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Ich komm aus West, hau jedem in der Fest, der hier nichts zu suchen hat. Ich bin total asozial, skrupellos und voll brutal. Tell you how fast wrath on past the cat, so even collect the fact check and dip. I still get snatched, I gotta get picked when I sweat, even though without your health and dope, I still get wrecked. So step, commercial freak, you're weak with the freeze. You ain't got what it takes to be an MC. You're rolling, but man, you're fooling. You ain't got no style, no game. So who the hell you think you're fooling? Vince and friends, and then I just begin. Cause the story yet has no end. I expect it, you get offended. Your apology wouldn't be accepted. I'm disgusted, so pissed. I insist to this, cause I ain't having it. So don't talk, just walk, brother. That's how it goes when you're a weak and wacky mother. Spread about me. People talking, finger pointing, say I'm a fake MC. But lies don't defeat me, so here's the proof, G. I got the microphone smoking while the beat's hitting. So what you saying? Cause you lose the game, you keep playing. Stop telling cause you wanna get noticed. So you talk, keep talks about big talks. You nothing but always put up. So what's up? I like to make a hawk. So save your breath and step up to me, cause it's your death. Don't overlook me or try to test me, cause you'll be talking. Don't bug out cause of my height. I can still fight, but it wouldn't be right for a brother that is positive, getting paid on a lyrical tip. Say I'm conceited, that's a wicked wacky bullshit. Like a bugaboo, for her to right there. The wicked wacky doesn't stop here. The DC goes through the atmosphere. So you better be aware, get yourself a wicked wacky buster, or terminator, or protector. If not, they're gonna knock and rock your jack just like a bitch. So do like I do and pull the switch. Wicked wacky is a bitch, yeah. Wicked wacky up so trip, yeah. Wicked wacky can be a lawyer, a doctor, your best friend, or your girlfriend. She see him every day, it's like a main event. So all that shit, I got one more thing to say, wicked wacky. Still my dick. War zum Schluss Soul, Truth and Power, eine Hamburger Soul-Truppe, die sich dem guten alten Funk der 70er Jahre verschrieben hat, aber auch Hip-Hop-Elemente verarbeitet und die all die Rare Grooves verarbeitet, und zwar größtenteils live gespielt, die die Hip-Hopper ja so gerne samplen. Ich denke, Deutschlands Hip-Hopper sind immer dann am besten, wenn sie sich solchen Themen annehmen, die uns alle hier in diesem Land betreffen und nicht bloß bei den Amis abgekupfert sind. Beispiel Ausländerhass. Das beschäftigt uns alle und auch die deutschen Hip-Hop-Gruppen sind sie doch größtenteils häufig multikulturell besetzt. Wie beispielsweise die Fresh Family, für viele die perfekteste Hip-Hop-Truppe hierzulande. Sie haben eine ganze Reihe von Songs in ihrem Repertoire, die sich mit dem Fremdenproblem hier in Deutschland auseinandersetzen, und zwar aus der Sicht der Betroffenen. Und hier kommt jetzt eine Auswahl deutschen Hip-Hops zum Thema Ausländerfeindlichkeit. Darunter auch zwei Songs, die nicht deutsch gerappt, sondern englisch gesungen sind. Ich bringe die Dinge rüber, die ihr alle noch gar nicht kennt. Tagtäglich werdet ihr damit konfrontiert, ihr sagt, ihr ihr wisst Bescheid, ihr pennt. Ich finde es ziemlich scheiße, was so läuft und was so abgeht. Es nervt mich mal, ich kann das nicht mehr sehen, wenn ihr nur zuseht. Es sind Völker gegen Völker, Rassen gegen Rassen. Menschen sterben in Massen, man hört immer noch nicht auf zu hassen. Mann, das ist doch nicht zu fassen. Öffne dein Verstand, pass mal auf und hör mal zu. Du bist wie jeder und jeder wie du. Wie du, wie du, wie du. Du bist wie jeder und jeder wie du. Kids are. Maybe they're out in the streets fighting for what they think is right against a man of another color because they think he has what they need. You have to realize in darkness we're all the same. It's just our knowledge that separates us. So I dedicate this to all the people of LA. Brothers out there fighting one another. Tell me why you do not understand. You gotta learn to live with one another. It's all in the master plan. Yeah. Look through my eyes. The world is paralyzed. The clock is ticking so someone's got to let me know. Do I have to? Do I have to live my life? Feeling pain and feeling life. Do I have to? Do I have to? Do I have to live this way? Fussing, fighting every day. Knowledge is the answer, everybody. To satisfy all your wants and needs. Hatred is a cancer. People, won't you listen to me, please? Let the love flow from your heart. It's the only way that we can change the world. There's no fire without spark. What about the little bitty boys and girls? Fight against my fear to get away from here. Do I have to? Do I have to live my life feeling pain and telling lies? Do I have to? Do I have to feel this way? Fussing, fighting every day. Do I have to? Do I have to live my life feeling pain and telling lies? Do I have to? Do I have to live this way? People, we all need to pray. So, there you have it. A misunderstanding of minds, which always leads to one thing, conflict. The major cause of all wars. What we don't understand, we destroy. It's a never-ending vicious cycle. What comes around, goes around. You live by the sword, you die by the sword. Or that saying we all know and love, an eye for an eye. Which I really find funny, because when you think about it, an eye for an eye leaves us both blind. Rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen gekommen. Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir auch die Haare rauf.

say every man a foreigner. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every woman a foreigner. Could it be fat, could it be thick, could it be shorter, could it be taller, could it be blacker, could it be whiter, redder, browner, even yellow. Take one step, cross the border. Them the time say you're turning a foreigner. So when you put to a custom officer, them the time say you're turning a foreigner. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every man a foreigner. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every woman a foreigner. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every man a foreigner. Looking around at all the people, there is a fact that I just want you to know. Now better big up yourself in all your country. Don't you know say every woman a foreigner? From Jamaica or America, even England over the water, can even reach me say way down Australia. Way down back east me say way down a China. Tell you Abdullah, him a fi me brother. Tell you Ching Lung, me say him a fi me brother. Sister Maria, really big boucha. Wang and Pedro, me say them a me brother. Them two brother have a father named Kurma. Listen me stick down up on your microphone. Set a me say foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say me stick down up foreigner. Looking around at all the people living in sunshine, so rain or snow. Now why should we suffer because of our color? Say people are foreigner wherever they go. Say looking around at all the people, there is a fact that I just want you to know. Now better big up yourself in your country, 'cause people are foreigner wherever they go. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every man a foreigner. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every woman a foreigner. At all, put up your hand if you a foreign person. No racial thoughts in a for your intention. Jump around if you're proud to be one. 'Cause we no want to follow contention. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every man a foreigner. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every woman a foreigner. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every man a foreigner. Foreigner, foreigner, foreigner, foreigner, foreigner. Don't you know say every woman a foreigner. They're looking around at all the people. There is a fact that I just want you to know. Now better big up yourself in your country. In the house. Drop the beat. verstehen, dass die ganz einfach sich erlauben, so mit uns umzugehen, als seien wir der letzte Dreck und keine Menschen mehr. Was spielt die Farbe für eine Rolle, wen interessiert das denn, wenn einer dann mal sagt, zieh dich seit dem Sonnenbrand, antworte ich, guck dich selber im Spiegel mal an. Ja, die, die glauben, dass sie besser und wir schlechter sind als sie, ich sag euch eins, auch wir sind Menschen genauso wie ihr. What the fuck you gonna do, dick? We go! Hey, stellt euch vor, was mir passierte. Neulich ging ich über die Reeperbahn. Es war der Schreck. Drei Skins erfolgten mich und dabei wär ich glatt verreckt. Ein paar Deutsche kamen, wie soll ich es sagen, und halfen mir, die Skins in die Flucht zu jagen. So jetzt Gebringe-Tag, so jetzt Gebringe-Tag, so jetzt Gebringe-Tag. Und jetzt wird abgerappt. Der Jahresneujahr begann mit einem großen Knall. Zuletzt sprachen sie noch alle von dem Überfall. Was das war, das kann ich ja nicht zu sagen. Denn alles, was ich will, ist, dass wir uns vertragen. Skins hin, Asylanten her. Vertragen tut sich heute gar keiner mehr. Hey, du! Wer, ich? Du schwarzes Du Bleichgesicht. Mein Name ist Ahmed Gündüz, lass mich erzählen euch. Du musst ruhig schon zuhören, ich kann nix, sehr viel Deutsch. Ich komm von der Türkei, 2 Jahre hier und ich viel gefreut. Doch Leben hier ist schwer, in Arbeitschef mir sagen, Kanake, hey, wie geht's? Ich sag dann, es lernt, doch Arsch hat nichts verstehen. Mein Sohn geht in Schule, kann schreiben, yes. Lehrer ist ein Schwein, er gibt ihm immer 6. Gestern, ich komm von Arbeit, ich sitze in der Bahn. Da kommt ein persoffener Mann und setzt sich nebenan. Der Mann sagt, du Knoblauch stinken. Ich sage, ach egal, du stinken von Trinken. Nimm mich doch beiseite, hör gut zu, was ich meine. Lass uns jeden jeder sein, lass jeden doch das Seine. Ich kann das gut verstehen, wir haben andere Sitten. Ich weiß, du magst es nicht, ich möchte dich doch bitten, das alles zu verstehen, in den Spiegel mal zu sehen. Und wenn du siehst, du bist perfekt, dann werde ich es verstehen, wenn du sagst, Ausländer sind peinlich, Ausländer sind dreckig. Vorurteile hin und her, nur Deutsche sind sympathisch. Falsch, falsch, fein, unser Land, lern uns das mal kennen. Und wirst du falsch behandelt, dann darfst du mich Kanake nennen. Ist doch alles scheiße, ich liebe meine Heimat und dieses Land noch mehr. Wir bauen alle Kacke und das betrübt mich sehr. Du bist nicht besser als ich, ich bin nicht besser als du. Lass uns Frieden schaffen, jetzt sollte hier im Nu. Es macht doch alles gar nichts, ob Kopf du oder nicht, Bruder. Gib mir deine Hand und lass uns leben friedlich. Freiheit! Und des Strebens nach Frieden. Des Strebens nach Frieden. Frieden. Frieden. Was ich damit sagen will, ist doch völlig klar. Jeder Mensch hat Rechte, manche nehmen das aber nicht wahr. Es gibt halt dumme Menschen, die denken nicht so klar. Ob du oder ich, es gibt keine Differenz. Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Vertragt euch und gebt euch eure Hände. Ich labere nicht zum Spaß, das ist eine Botschaft, die ich euch sende. Tief aus meinem Herzen, tief aus meinem Innern. Nehmt wahr, was ich euch sage, helft mit, die Feindschaft zu verringern. Ich weiß, es ist nicht viel, es geht euch am Arsch vorbei. Was ich sage, ist Realität, keine dumme Laberei. Jeder weiß, Kriege sind für niemand ein Gewinn. Brüder morden Brüder hin, dann sterben ohne Sinn. Fang mal an zu denken, schau, wir sind gleich. Wir haben die 90er und nicht das Dritte Reich. Fühl mich jetzt nicht angegriffen, ich will doch nur bezwecken, dass man sich drauf konzentriert. Andere Welten zu respektieren. Respektieren. Bye.

Wir leiden, sagen wir.